liege abends im Bett und lese ein gutes Buch. Ein Psychologe hat's geschrieben, das ist Grund genug. Ich liege müde da und satt, starre in den Text und denke matt. Oh nein, wie recht der Mann doch hat. Er schreibt, dass jeder Mensch auf Erden von Zeit zu Zeit liebkost muss werden, sonst fühlt er sich völlig daneben, da hilft ihm auch kein Saft der Reben. Es ist kein Wunder also, dass ich mich so übel fühl und ab und zu vor Übelkeit nach einem Kübel schiel. Dass mich mal eine hübsche Frau im Wald, am Strand oder im Stau gestreichelt hat, ist lange her. Das wurmt mich sehr. Das macht das Herz mir zentnerschwer. Schon in der Schule waren die Mädchen niemals lieb zu mir. Nicht Heidi, Tina, Moni, Annegret und auch nicht Pia. Alles an mir hat sie gestört. Von Silke, die ich sehr verehrt, hab ich mal Folgendes gehört. Vorüber, ach vorüber, du blöder, mieser Sack. Ich bin noch Jungfrau, geh lieber, du bist nicht mein Geschmack. Du bist nicht mein Geschmack. Die Mädels waren entweder längst vergeben oder fromm. Drum wusste ich nicht, wie ich an meine Portion Liebe komm. Ich fühlte mich so kalt wie Schnee. Herr Jemine, das ist nicht schön. Und selbst die Lehrerin Frau Klee sprach zu mir, nee, da hatte ich folgende Idee. Darauf vertrauend, dass Mädchen soziale Wesen sind, legt ich mich auf den Schulhof, Mund nach oben, ganz geschwind. Ich japste wie ein armes Tier und dachte freudig, wer hilft mir mit Mund-zu-Mund-Beatmung hier? Da kam ne Maid, die hieß Irene, putzt einmal wöchentlich die Zähne, qualmte Zigarren und fraß Zwiebel, sie atmete, mir wurde übel. Ich schrie, ich bin ja schon längst wach und fing zu würgen an. Da kam Irenes eifersüchtiger Freund Jürgen ran. Der schlug Irene in den Bauch. Noch schlimmer war, mich schlug er auch. Wir flüchteten aufs Mädchenklo. Sie sagte, so, Mädels, kommt her und versohlt ihm den Po. Zehn Jahre später ging ich zu einer Frau, die Ärztin war. Ich sprach, ich fühle mich in letzter Zeit recht sonderbar. Es zwickt und zwackt in Knie und Herz. Das geht schon so seit Anfang März. Kichern Sie nicht, das ist kein Scherz. Und ich entblößte Leib und Gräten und sie fing an, mein Fleisch zu kneten. Ich dehnte mich vor Lust und Glück, jedoch sie war voll List und Tücke. Sie drückte mir was auf die Nase, ich schlief selig ein. Als ich erwachte, sagte ich zu ihr, das war gemein. Tja, tut mir leid, lacht sie mich an. Ich hab sie glatt verwechselt, Mann. Ich hab gedacht, sie wär'n Frau Schmidt. Ja, ja, Frau Schmidt. Drum haben sie jetzt einen Kaiserschnitt. Es ist 23:30, ich warte auf die letzte Straßenbahn. Da kommt sie auch schon angebraust, ich sehe sie traurig an. Herrje, sie ist ja völlig leer. Die Leute drängeln sich nicht mehr. Gedrängel wär jetzt mein Begehr. Dann hätte ich jetzt das Vergnügen, mich unauffällig anzuschmiegen an alle mitfahrenden Weiber, an ihre Pelzmäntel und Leiber. Ich komm nach Hause, leg mich hin und lese mein gutes Buch. Ich war alleine in der Straße, das ist Grund genug. Ich träume sanft bis früh um 6, doch nicht von Geld und nicht von Schecks, sondern davon, dass ich von einer Frau gestreichelt werd, weil sich das so gehört und weil sich daraus mein Glück zu einem riesigen Stück nähert.